ich mit der Tempelung war. Düstere Töne treiben durch die Nacht, ich will nicht noch und nicht noch. Ein und dann atmest du aus, setz ein Fuß vor den anderen für das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht, ich will nichts außer Techno. Nichts außer Techno, nichts außer Techno, nichts außer Techno. Den Zug bleibt nicht wach. Düstere Töne treiben durch die Nacht, ich will nichts außer Techno. Ich bin nicht so verkehrt, du! Ha ha ha. dieses Planeten. Wisst ihr eigentlich, wie einfach es wäre, einer von euch unter allen die Kehle aufzuschlitzen? Nur ein sauberer Kopf. Und ihr blutet aus. Thank you. hatte sein Ding, hat ihre Pussy voll aufgerissen. Sagte keinen Spaß, eine Bauernfotze zu vögeln, wenn er Prügel in einem kaputten Gebärmutterhals und einer zerfetzten Scheibenrückwand rein und raus ging. Thank you. Fickte. drin wäre, dann würde ich nicht Angst sein. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist. Thank you. dieses Planeten. Ihr seid wie die Pest. Und wir sind die Heiler. Alkohol, Mutproben und gelegentlich auch Tiere von zu fahren.